Es gibt keine Erhaltung des deutschen Bauerntums ohne Überwindung des Kapitalismus und ohne Schaffung eines deutschen Bauernrechts. Der tragende Stand des deutschen Bauerntums ist nunmehr durch Art deutsches Recht auf seiner Scholle vor Zersplitterung und Verschuldung und als Erhalter und Mehrer völkischer Kraft des Gesamtvolkes gesichert.